Mitternachtsstory. Zu einem Mord gehören mindestens zwei. Das Seelenleben des Mörders ist schon oft genug untersucht worden. Was aber einen Mann dazu qualifiziert, ermordet zu werden, ist ein seltener erörtertes Thema, obwohl es vielleicht manchmal interessanter wäre. Derek Walton, der an einem dunklen Dezemberabend von Ted Brackley in Baltersgasse, Mayfair, getötet wurde, war für seine Rolle in jenem ziemlich schmutzigen, gemeinen kleinen Drama einmalig geeignet. Er war ein gut gewachsener junger Mann, 1,73 groß, mit dunklem Haar und haselnussbraunen Augen. Er trug einen kleinen, bürstenartigen Schnurrbart und hinkte leicht beim Gehen. Er war bei Mallard beschäftigt, jener kleinen, blühenden Juwelenhandlung ganz in der Nähe der Bond Street, und zur Zeit seines Todes trug er in einer seiner Taschen ein Päckchen mit wertvollen Brillanten, die er in Mallards Auftrag nach Birmingham zum Neufassen bringen sollte. Wie nicht anders zu erwarten, ergaben die Brillanten das Motiv für den Mord. Aber Walton wäre nicht zu eben diesem Zeitpunkt und auf diese Art gestorben, wäre er fett oder blauäugig oder größer als 1,73 gewesen. Denn Brackley war ein vorsichtiger Mensch. Und noch eine andere Tatsache gab es in Waltons Leben, die schließlich und letzten Endes die Waagschale zu seinen Ungunsten ausschlagen ließ. Durch seine Leidenschaft für Wind und Rennen war er tief in Wettschulden geraten. Es gab nur sehr wenig, was Brackley nicht über Walton wusste, nachdem er ihn über einen Zeitraum von mehreren Monaten sorgfältig studiert hatte. Geduldig und ohne jede Gewissensbisse hatte er sein Opfer aus jedem nur möglichen Blickwinkel heraus beobachtet. Jede Einzelheit in seiner Erscheinung, seiner Gangart und Sprechweise bis zu den unbedeutendsten Gästen hatte er sich mit einer Hingabe eingeprägt, wie sie selbst ein Liebhaber seiner Angebeteten gegenüber nicht hätte aufbringen können. Als Mensch mit festen Gewohnheiten war Walton ein leichtes Ziel für Beobachtungen und den Zeitpunkt seines Kommens und Gehens kannte Brackley schon lange auswendig. Brackley wusste alles. Über Waltons Nachtquartiere in West London, die Kneipen, die er regelmäßig besuchte, die Buchmacher, die er bevorzugte, seine heimlichen und uninteressanten Liebesaffären. Mehr als einmal war er ihm nach Birmingham gefolgt, wo seine Eltern lebten. Bis vor die Türschwelle von Walkinshaws war er ihm nachgegangen, jener großen Juwelierfirma, wo die vortrefflichen Geschmeide angefertigt wurden, welche das Ansehen des alten Nicholas Mallard begründet hatten. Das Einzige, was er nicht genau kannte, so dachte Brackley, als er im Schatten von Baltersgasse wartete, waren Waltons Gedankengänge. Aber das war eine gänzlich unbedeutende Einzelheit. So unbedeutend wie die Gefühle eines äsenden Hirsches für einen pirschenden Jäger in dem Augenblick, wo er den Finger am Abzug krümmt. Walton war an diesem Abend später als gewöhnlich. Brackley warf einen schnellen Blick auf seine Armbanduhr und runzelte die Stirn. In 10 Minuten musste der wachhabende Polizist auf seiner Runde am Ende der Gasse erscheinen. Er entschied, dass er höchstens noch 2 Minuten warten durfte. Danach würde der Zeitraum für die sichere Durchführung seines Planes zu kurz sein und das Unternehmen müsste für diesen Abend abgeblasen werden. Zweifellos würde sich später eine neue Gelegenheit bieten und er konnte sich leisten zu warten. Trotzdem wäre es jammerschade, denn die Bedingungen waren sonst einfach ideal. Die Geschäfte hatten geschlossen und die Schritte der letzten Gehilfen und Büroangestellten waren längst verhallt. Der Ansturm des Vergnügungsverkehrs nach West End hatte noch nicht eingesetzt. Ein schwacher Dunst, zu dünn, um Nebel genannt zu werden, begann von den feuchten Trottoirs aufzusteigen. Was zum Kuckuck hielt denn Walton auf? 30 Sekunden fehlten noch bis zum Ablauf der 2 Minuten, als Brackley das Geräusch vernahm, auf das er wartete. Er hörte, wie etwa 60 Schritte entfernt in der Fentiman Street die Hintertür von Mallards Geschäft geschlossen wurde und der Schlüssel im Schloss rasselte, als Walton hinter sich zusperrte. Offenbar ging er wie gewöhnlich als Letzter aus dem Laden. Dann trat eine Pause ein, lange genug, um Brackley zweifeln zu lassen, ob sein Opfer ihn im Stich lassen und sich dazu entscheiden würde, dem Bogen der Bond Street zu folgen, statt wie gewöhnlich den kurzen Weg durch die Gasse zu nehmen. Doch dann hörte er die unverwechselbaren hinkenden Schritte auf sich zukommen. Als er rückwärts in den offenen Torweg hinter sich schlüpfte, bemerkte er, dass die Schritte entschieden schneller als sonst klangen. Das war nicht sehr günstig, da alles von einer genauen Zeiteinteilung abhing. Jetzt, in diesem kritischen Augenblick, den er so lange vorbereitet, so oft geprobt hatte, würde er vielleicht improvisieren müssen. Und Improvisation war gleichbedeutend mit Risiko. Brackley hatte sich unendlicher Mühe unterzogen, um jedes Risiko in dieser Sache auszuschalten. Der Gedanke daran war ihm unangenehm. Wie es sich herausstellte, hätte er sich keine Sorgen zu machen brauchen. Alles verlief vollkommen nach seinem Plan. Als Bolton den Torweg passierte, trat Brackley hinter ihm heraus. Ein schneller Blick nach beiden Seiten versicherte ihn, dass die Gasse verlassen war. Gleichzeitig mit seinem Opfer machte er zwei geräuschlose Schritte. Dann schlug er einmal mit dem gummiüberzogenen Kabelende zu, genau hinter das rechte Ohr, wie er es sich vorgenommen hatte. Und Bolton fiel ohne einen Laut vornüber. Der Körper berührte nicht den Boden. Schon während er den Schlag ausführte, war Brackley vorgesprungen, hatte Bolton den linken Arm um die Hüfte gelegt und ihn aufgefangen. Einen Augenblick blieb er so stehen und stützte ihn. Dann warf er sich den Körper mit einem Schwung über die Schulter und trug ihn in den Eingang, aus dem er gekommen war. Der ganze Vorgang hatte nicht länger als 10 Sekunden gedauert. Außer dem dumpfen Auftreffen des Schlages und dem schwachen Klappern des kleinen Koffers, den Bolton im Tode hatte fallen lassen, hatte kein Geräusch die Stille der Nacht durchbrochen. Der Koffer und Waltons Hut lagen Seite an Seite in der Gosse und bildeten die einzigen Zeugen des Geschehens. Innerhalb kürzester Frist war Brackley wieder herausgeschossen und hatte sie an sich genommen. Leise schloss sich die Tür hinter ihm. Malters Gasse war schweigsam wie ein Grab und leer wie eine Gedenkstätte. Etwas schwer atmend von der Anstrengung, aber sonst völlig kühl, machte sich Brackley beim Licht einer Taschenlampe schnell an die Arbeit. Er befand sich jetzt in einer kleinen Garage, deren legitimer Mieter er war. Die Leiche hatte er auf eine grobe Decke hinter die rückwärtige Tür eines kleinen Lieferwagens gelegt, dessen Papiere auf seinen Namen lauteten. Der Totschläger lag daneben. Es war nur wenig Blut geflossen und er hatte dafür gesorgt, dass es von der Decke aufgesaugt worden war. Schnell und methodisch untersuchte er Waltons Taschen. Wie er erwartet hatte, befanden sich die Brillanten in einem kleinen versiegelten Paket in einer Innentasche der Jacke. Eine braune, lederne Brieftasche enthielt Waltons Personalausweis, ein paar Pfundnoten und einige persönliche Papiere. Und dann kam eine angenehme Überraschung. In einer Gesäßtasche, zusammen mit einem billigen Zigarettenetui, steckte ein dickes Bündel. Pfundnoten. Brackley hielt sich nicht damit auf, sie zu zählen, aber er schätzte, dass es ungefähr 100 waren. Er grinste in die Dunkelheit. Andere Verabredungen hatten ihn in den letzten beiden Wochen gezwungen, Walton allein zu den Hunderennen gehen zu lassen. Augenscheinlich hatte sein Glück im Spiel sich gewendet. Gerade zur rechten Zeit. Er stopfte die Geldscheine zusammen mit den anderen Dingen in seine Taschen. Dann betrachtete er sorgfältig von Kopf bis Fuß das Äußere des Toten. Was er sah, befriedigte ihn vollkommen. Walton, dieser Gewohnheitsmensch, hatte sich für seine Arbeit an diesem Tage dieselben Kleider angezogen wie immer. Die Kleidung, die Brackley jetzt trug, war genau die gleiche. Brackleys Schultern waren nicht ganz so breit wie Waltons, aber ein paar kleine Polster in der Jacke hatten den Unterschied verschwinden lassen. Brackley maß auf Strümpfen nur 1,70 Meter. Aber in den Schuhen, die er für dieses Unternehmen vorbereitet hatte, sah er genauso groß aus wie Walton. Eine leichte Tönung hatte die geringe Verschiedenheit in der Farbe ihrer Haare beseitigt. Brackley strich über den kleinen, bürstenartigen Schnurrbart, den er sich während des letzten Monats hatte wachsen lassen, und kam zu dem Ergebnis, dass die Ähnlichkeit ausreichen würde. Ein zufälliger Beobachter würde nicht vermutet haben, dass der Mann, der mit einem kleinen Koffer in der Hand aus dem südlichen Ende der Gasse hinkte, ein anderer sein könnte als derjenige, der sie vor knapp 5 Minuten von Norden her betreten hatte. Der Zeitungsverkäufer in der Bond Street jedenfalls merkte nichts. Automatisch streckte er ihm die von Walton regelmäßig gekaufte Abendzeitung entgegen, automatisch machte er die gleiche banale Bemerkung über das Wetter wie jeden Abend und hörte ohne Entgegnung die Antwort in einer ausgezeichneten Imitation von Waltons mittelenglischem Akzent. Das Glück wollte es, dass eben in diesem Augenblick ein Polizist vorbeikam. Er würde sich an diese Begebenheit erinnern, falls der Zeitungsverkäufer sie vergessen sollte. Waltons Erscheinen in der Bond Street war nun unerschütterlich bewiesen. Er brauchte jetzt nur noch eine deutliche Fährte nach Birmingham auszulegen. Ein Taxi erschien im rechten Augenblick. Brackley hielt es an und stieg ein. Gerade laut genug, dass der Polizist es hören konnte, gab er dem Chauffeur den Auftrag, nach Houston zu fahren. Um ganz sicher zu gehen, fragte er ihn auch, ob er den Zug um 18.55 Uhr nach Birmingham noch erreichen würde, und dankte mit überschwänglicher Erleichterung, als der Chauffeur ihm versicherte, dass er noch reichlich Zeit hätte. Walton hatte stets den Zug um 18.55 Uhr nach Birmingham genommen und war erster Klasse auf Kosten der Firma gereist. Brackley tat das Gleiche. Mit ein wenig übertriebener Umständlichkeit und einem etwas zu hohen Trinkgeld bemühte er sich bei dem Gepäckträger, der seinen Koffer zum Zug brachte, eine Erinnerung an sein Erscheinen auf dem Bahnhof zu hinterlassen. Walton hatte immer im Speisewagen gegessen. Brackley war sich nicht ganz klar darüber, ob er die Verkörperung Waltons damit auf die Spitze treiben sollte. Der Wagen war hell erleuchtet, und Kellner haben gewöhnlich scharfe Augen und ein gutes Gedächtnis. Er entschloss sich, es zu wagen, und brauchte es auch nicht zu bereuen. Der Tischkellner fragte ihn, ob er wie gewöhnlich einen Guinness trinken wolle, und bemerkte, dass er ihn seit längerer Zeit nicht mehr gesehen habe. Hätte er seitdem nicht etwas abgenommen? Brackley stimmte zu und bemühte sich bei der Antwort nicht, seine Zähne zu zeigen, die etwas unregelmäßiger als Waltons Zähne waren. Dann schlürfte er geräuschvoll sein Bier, wie Walton es zu tun pflegte. Kurz bevor der Zug in den Bahnhof von New Street einlief, verließ er den Speisewagen und nahm sich dabei in Acht, das Hinken nicht zu übertreiben. Auf dem Wege zu seinem Abteil wiegte er sich in dem selbstbewussten Stolz eines guten Schauspielers, dessen Rolle ein voller Erfolg gewesen ist. Was nur noch zu tun übrig blieb, war verhältnismäßig einfach. Und auch das hatte er mit der gleichen methodischen Sorgfalt vorbereitet wie alles andere bisher. Am Bahnhof New Street würde Walton plötzlich und endgültig verschwinden. Sein Koffer würde in die Gepäckaufbewahrung wandern und zweifellos im ordnungsgemäßen Verlauf der Nachforschungen entdeckt werden, wenn die Jagd nach ihm begonnen hatte. Durch sorgsam ausgekundschaftete Nebenstraßen würde Brackley sich vom Bahnhof zu dem möblierten Zimmer begeben, um dort Kleidung und Identität zu wechseln. Am nächsten Tag, in London, würde der Lieferwagen, in dem Waltons Körper zurzeit steif wurde, unauffällig von Bolters Gasse zu einer Garage in Kent fahren, wo ein Ruheplatz für ihn unter einer 15 cm starken Schicht frisch gelegten Zements vorbereitet war. Nichts würde diese unverdächtige Fahrt mit einem jungen Mann in Verbindung bringen, den man zum letzten Mal in einer Entfernung von 160 Kilometern in der entgegengesetzten Richtung von London gesehen hatte. Die Spur würde sich in Birmingham verlieren, und dort würden auch die Nachforschungen beginnen und enden. Waltons Eltern, die ihn an diesem Abend erwarteten, würden wohl kaum die Polizei benachrichtigen, wenn er nicht eintraf. Als Erste würden wahrscheinlich Walkinshaws Alarm schlagen, wenn die erwarteten Brillanten nicht am Vormittag bei ihnen abgeliefert werden würden. Ob man Waltons Verschwinden für freiwillig oder nicht halten würde, war eine rein akademische Frage, die er mit Interesse in den Zeitungsberichten verfolgen würde. Aber er nahm an, dass die Polizei nach Aufdeckung von Waltons finanzieller Lage zynisch genug sein würde, ihn als einen weiteren Fall des vertrauenswürdigen Angestellten abzuschreiben, der unter dem Druck seiner Schulden der Versuchung nachgegeben hatte. Eine Jagd nach dem lebenden Walton würde eine zusätzliche Sicherheit dafür bieten, dass der tote Walton ungestört ruhen konnte. Als die Lichter von New Street durch das Abteifenster zu sehen waren, prüfte Brackley in Gedanken noch einmal die Glieder der gefälschten Beweiskette, die er geschmiedet hatte. Waren sie stark genug? Der Zeitungsverkäufer, der Taxichauffeur, der Gepäckträger, der Kellner, würden sie mit ihrem Zeugnis zur rechten Zeit in Erscheinung treten? Letzten Endes war auf keine menschliche Aussage hundertprozentiger Verlass, und die Kette konnte an irgendeiner Stelle brechen. Doch außer sich öffentlich auf dem Bahnsteig als Walton auszugeben, blieb nichts mehr, was er noch tun konnte. Geistesabwesend starrte er die ältere Dame an, die mit ihm im Abteil saß, als ihm plötzlich zum Bewusstsein kam, dass er doch noch etwas tun könnte. Er würde seiner Leistung den letzten künstlerischen Anstrich geben, die sie über alle Zweifel erhaben machen musste. Der Koffer der Dame lag im Gepäcknetz über ihrem Kopf, und seiner, Waltons, lag daneben. Er nahm jetzt zum ersten Mal wahr, dass sie sich bemerkenswert ähnlich sahen. Sie stammten beide aus dem billigen Angebot eines Geschäftes in der Oxford Street. Er wusste es. denn er hatte sich doch den gleichen gekauft für den Fall, dass er ihn für seine Verkörperung Waltons brauchen sollte. Er hatte ihn jedoch nicht benötigt. Die Gelegenheit ergreifend, die ein günstiges Geschick ihm bot, stand er rasch auf, als der Zug hielt, nahm das Köfferchen der alten Dame aus dem Gepäcknetz und trat damit hinaus auf den Bahnsteig. Es kam, wie er es vorausgesehen hatte. Bevor er die halbe Länge des Zuges entlang gehinkt war, hatte seine ältliche Begleiterin ihn ein... »Entschuldigen Sie bitte!« rief sie mit einer hohen, weittragenden Stimme. »Aber Sie haben sich geirrt! Das ist mein Koffer, den Sie da in der Hand halten!« Brackley lächelte geduldig. »Ich fürchte, Sie haben sich selbst geirrt, gnädige Frau. Da haben Sie ja Ihren eigenen Koffer. Sehen Sie selbst, wie ähnlich Sie sich sind. Aber ich bin völlig sicher!« kreischte die alte Dame. Sie spielte ihre unfreiwillige Rolle so großartig, als ob sie sie einstudiert hätte. »Er lag genau über meinem Kopf, und Sie haben ihn genommen. Das ist mein Koffer, den Sie da haben. Und außerdem erkenne ich ihn auch.« Genau wie er gehofft hatte, erschien ein Bahnpolizist auf der Szene seines kleinen Theaterstücks. »Was geht hier vor?« fragte er. Die Dame holte Atem, um zu sprechen, aber Brackley kam ihr zuvor. Er war nicht gesonnen, die günstige Gelegenheit zu verschenken, für die er gearbeitet hatte. »Diese Dame scheint zu denken, ich hätte ihren Koffer gestohlen, Wachtmeister«, sagte er. »Ich habe nichts dergleichen getan. Ich bin ein völlig unbescholtener Mann. Mein Name ist Walton, und ich bin bei dem Londoner Juwelier Mallard beschäftigt. Ich habe meinen Personalausweis hier, wenn Sie ihn sehen wollen, und...« »Schon gut, schon gut«, unterbrach ihn der Polizeibeamte lächelnd. »Niemand hat bisher etwas von Stehlen gesagt.« »Selbstverständlich nicht«, warf die Dame ein. »Es ist nur ein Irrtum, und ich versuche es ihm klarzumachen, aber nichtsdestoweniger bestehe ich darauf, meinen Koffer zurückzubekommen.« »Natürlich, meine Dame, natürlich.« Der Beamte genoss sichtlich die Situation. »Wir wollen einmal einen Blick darauf werfen.« Er legte sie nebeneinander auf den Bahnsteig. »Die sehen sich aber wirklich sehr ähnlich. Keine Kofferanhänger, keine besonderen Kennzeichen. Ihr sorglosen Leutchen. Genau auf diese Art und Weise pflegen Gepäckstücke verloren zu gehen. Und dann wird die Schulter Eisenbahn zugeschoben. Was meinen Sie, Mr. Walton ist mein Name. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich einen der beiden öffne? Das wird die Angelegenheit wohl endgültig aufklären. Nicht das Geringste. Und Sie, meine Dame? Ganz im Gegenteil. Na, dann wollen wir mal sehen.« Er nahm Waltons Koffer, legte ihn auf eine Bank und öffnete die Verschlüsse. Er schlug den Deckel zurück und... Und der helle Schein der Bahnsteiglampen fiel erbarmungslos auf seinen Inhalt. Myriadenfach brach sich ihr Licht in den Facetten einer großen Menge von Juwelen, die augenscheinlich hastig zusammengerafft waren. Und obenauf lag ein gummiüberzogenes Kabelstück, dessen eines Ende mit einer scheußlich verklebten Masse von Blut und Haaren besudelt war. Mit weißen Haaren. Den Haaren des alten Nicholas Mallard, der zurzeit zusammengekrümmt unter seinem Ladentisch in der Fentiman Street lag, so wie Derek Walton ihn verlassen hatte. Sie hörten »Ein perfekter Mord« von Cyril Hare. Der Sprecher war Dieter Hufschmidt. Ton Helmut Jähne. Schnitt Anni Boschieter. Assistenz Erich Werwi. Die Leitung der Sendung hatte Wolfgang Drescher.